Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen vom 17. bis 30. September 2015. Ticket Nummer 155093, Antrag Kontovollmacht. Dieser Antrag ist vom Stahlrabe. Der Landesvorstand möge beschließen, Martin Mattheis im Rahmen seiner Tätigkeit als Angestellter des Landesverbandes Kontovollmacht und Online-Zugriff auf folgende Konten zu geben. GLS Girokonto, GLS Renditekonto, Girokonto Sparkasse Mülheim und Girokonto Sparkasse Düsseldorf. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 155094, Stellplatz Tiefgarage LGS. Auch dieser Antrag ist vom Stahlrabe. Der Landesvorstand möge beschließen, den Tiefgaragenstellplatz in der Akademiestraße zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 155383, Freischaltung Sage, CRM und VPN-Zugänge. Dieser Antrag ist von Bastel. Der Vorstand der Piratenpartei des Landesverbandes NRW beauftragt Sebastian, aka Bastel, alle Aufgaben vom Stahlrabe in Bezug auf Anträge zur Freischaltung Sage, CRM und VPN-Zugänge zu übernehmen. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Es folgen 4 VKV-Finanzanträge aus dem Märkischen Kreis, Antragsteller Hans Emanuel. Ticket Nummer 153176, Infostände. Wir beantragen aus dem Budget des VKV Märkischer Kreis 220,11 € für Infomaterial aus dem Shop der Piratenpartei zu bewilligen. Es handelt sich um Material für Infostände, vor allem zum CSD Märkischer Kreis in Iserlohn sowie laufende Stände. Dieser Antrag wurde angenommen. 153177, Router für Flüchtlingsunterkünfte. Der MK-Stammtisch hat beschlossen, 500 € für Router für Flüchtlingsunterkünfte im Märkischen Kreis auszugeben. Die Router werden in Zusammenarbeit mit den örtlichen Freifunkinitiativen und den Kommunen installiert. Dazu soll es jeweils pressewirksame Aktionen geben. Die Vorbereitung mit den zuständigen Stellen sind im Wesentlichen geklärt. Wir sehen hier die Chance, die Themen freies WLAN und vor allem Kommunikation für die Flüchtlinge als Themen der lokalen Piraten prominent öffentlich voranbringen zu können. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 155091, Gerichtskosten. Wir beantragen aus dem Etat des VKV Märkischer Kreis 500 € für Gerichtskosten in Sachen Bürgerentscheid gegen Schließung Jugendzentrum Nachroth-Wipplingwerde. Der Antrag ist vom MK-Stammtisch beschlossen. Die Piraten sind in der INI aktiv, die Grünen übernehmen ebenfalls 500 €. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 155092, BM Wahlkampf. Wir beantragen aus dem Etat des VKV Märkischer Kreis 200 € für eine Zeitungsanzeige, die wir gemeinsam mit der UWG Iserlohn aufgeben wollen. Die Iserlohner Piraten sind mit einem gemeinsamen Kandidaten von SPD, Linken, Grünen, Piraten und UWG vor dem zweiten Wahlgang. Die UWG steuert 500 € zu der Anzeige bei. Dieses wurde auf dem Iserlohner Stammtisch beschlossen. Und auch diesem Antrag wurde stattgegeben.